Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, Frankreich läge östlich vom Rhein. Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, Frankreich würde Deutschland sein. Dann wüssten die plötzlich gar nicht mehr, wie so eine Barrikade aussieht, dass da nur zwei Parteien sind und die eine davor und die andere dahinter steht. Und dass die Strategen des sowohl als auch als Erste da liegen mit einer Kugel im Bauch. Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, Frankreich läge östlich vom Rhein. Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, Frankreich würde Deutschland sein. Da wüssten die plötzlich gar nicht mehr, was das ist, die Solidarität. Nicht mal, wenn man den Notstand probiert und es um Tod oder Leben geht. Generalstreik, daran dächte auch keiner mehr, weil so ein Streik ja verboten wäre. Aber nehmen wir mal an, aber nehmen wir mal an, Deutschland lächelt wieder mal östlich vom Rhein. Nehmen wir mal an, aber nehmen wir mal an, Deutschland wird wieder mal Deutschland sein. Dann wäre sie plötzlich wieder da, die ganz große Resignation. Jeder zög sich mal wieder zurück in die geschützte Privatbastion. Bejammerte mal wieder Deutschlands Schicksalsleid und guckte mal wieder nach Frankreich voller Neid. Aber nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, Deutschland läge westlich vom Rhein. Nehmen wir mal an, aber nehmen wir mal an, Deutschland würde Frankreich sein. Nehmen wir mal an, aber nehmen wir mal an, aber das wäre leider trotz des Scheißgaullismus viel zu schön, um wahr zu sein.